Platz, o Fürst der Cherubinen. Lass, o Fürst der Cherubinen, o Fürst der Cherubinen, lass, o Fürst der Cherubinen, dieser hellen hohe Schar. Im Altar diese Gläubigen bedienen, im Altar. Lass, o Fürst der Cherubinen, dieser hellen hohe Schar, im Altar deine Gläubigen bedienen, deine Gläubigen bedienen. Auf Elias Wagen, sie zu dir gen Himmel tragen, sie zu dir gen Himmel tragen. Dass sie auf Elias Wagen, sie zu dir gen Himmel tragen, dass sie auf Elias Wagen, sie zu dir gen Himmel tragen, sie zu dir gen Himmel tragen. Lass, o Fürst der Cherubinen, lass, o Fürst der Cherubinen, o Fürst der Cherubinen, lass, o Fürst der Cherubinen, dieser hellen hohe Schar. Fürst der Cherubinen, dieser hellen hohe Schar im Altar, deine Gläubigen bedienen, deine Gläubigen bedienen. Thank you.